dich sind grundverschieden. Ich rappe und verdiene 100 Riesen. Ehrlich, geh mit deiner Bitch ne Nummer schieben. Zu behaupten, ich sei pure Dominanz, ist untertrieben. Ich bewirke, dass deutsche Rapper zitternd im Bunker liegen. Wie mit Parkinson, am Heulen wie ein Martin Zorn. Ich bin stark wie Ani, hart wie Stahl, fick deine Partysong. Du weichgespülter Metroaffe, ich zerschmetter auf dein Disco-Schwuchtelschädel eine eisgekühlte Grey Goose-Flasche. Die ging aufs Haus, so wie Dachdecker-Bitch. Als nächstes springt die Klinge aus dem Klappmessergriff. Es ist Majo, der die Knast-Rapper fickt. Diese Bauern sind nur Mitläufer beim King, wie auf Schachbrettern, Bitch. Banger-Musik, chronisch auf Massephase. Ihr baut mir zu Ehren eine gotische Kathedrale, auf der ich dann steh mit zwei, drei Luxusmodels und mit beiden Fäusten auf der Brust rumtrommel. Ich bin die Nummer 1 und sie küren mich auf dem Siegerthron. Majo, der erste Übermensch am Mikrofon. Ich übernehme alles, schau wie ich auf mein Debüt marschiere. Nichts wird wie früher, ich lasse nur Revue passieren. Ich hab für den Lifestyle gekämpft, für das Hightech im Benz, Maybach und Fans, Highlife und Trend. Ich bin der geblieben, der ich immer war, Majo aka Ghetto Superstar. Majo ist back, an jeder Hand eine Rolex, die tamilische Version von Alexander dem Großen. Ich marschiere durch die Bronx, nutte radikal wie Taliban und zieh paar Amis ab, wie Obama aus Afghanistan. Banger Musik Majo, Don Corleone. Ich lauf rum mit Schwanz nach oben, so wie Skorpione. Während mein Dick als achtes Weltwunder gilt, könnte der Inhalt meines Gucci Portemonnaies easy den Welthunger stillen. Duisburg, ich schmuggel Stoff in meiner Heimatstadt, bringe Coke über die Grenzen, so wie Weihnachtstrucks. Und du hörst Lärm nachts in den Straßen, denn unter freiem Sternenhimmel Blasenhaus mein Dick und der hat Pferdepimmelmaß. Heiß wie Dampfbügeleisen, meine Arme durchtrainiert, deine lediglich zwei Striche wie ein Anführungszeichen. Hey yo, guck, ich schieb mein Dick durch den Reifen deines Mofas und er hat kaum Spielraum, wie ein Kleinkind in der Großstadt. Ich bin die Nummer 1 und sie küren mich auf dem Siegerthron. Majo, der erste Übermensch am Mikrofon. Ich übernehme alles, schau wie ich auf mein Debüt marschieren, nichts wird wie früher, ich lasse nur Revue passieren. Ich hab für den Lifestyle gekämpft, für das Hightech im Benz, Maybach und Fans, Highlife und Trend. Ich bin der geblieben, der ich immer war, Majo aka Ghetto Superstar.